die Ausgabe lautstark, ne? Das hat also gar nichts mit dem Mikro zu tun. Das macht es automatisch. Das ja. Da, ne? Hat die ganzen so, was wir halt so als LSD-Sessions kennen, das hat er halt mit dem Drogen der damaligen Zeit gemacht. Der hat halt so uralte magische Rituale aufgeführt, so richtig so was man unter Magie verstehen. Und halt hat so interessante Bücher geschrieben, die, wenn es heute unverschlüsselt liest oder wenn es so liest, wie sie lesen können, alles beinhalten, was in der Jetztzeit passiert. Ja? Also, wie wir denken, so total, ganze Befreiung in unseren Köpfen stattgefunden, die hat für den schon lange stattgefunden. Ja? Der hat das genau über so extreme Wege gemacht, wie wir das alle machen. Ich glaube, das ist extrem, wo uns einfach dazugezählt hat. Das hat einfach dazugehört, dass wir das extrem gemacht haben. Auf irgendeine Art und Weise, weil normal wäre es nicht gegangen. Ja. Ja? Das denke ich halt auch, genau das denke ich auch. Ohne. Na gut, wie lange machst du das schon? Oder wie lange? Und Karte dir und so weiter. Ja. Und wenn du dann die Zeit so für dich. Ja, sag mal jetzt, sagst du Problem X und dann hast du halt dann die Karte. Und legst dann die Karte. So machst du es nicht. So mache ich es nicht. Ich meine, das war so am Anfang so, dass man am Anfang total damit rumexperimentiert und mit jedem Pupes und Blödsinn halt Karten gewählt haben. Das ist natürlich inflationierend total. Das verliert dann die Arme da auch Bedeutung. Ne? Und das mache ich heute, wenn ich irgendwie in einer Situation bin, wo ich halt schwerwiegende Entscheidung fällen muss. Und bevor ich die Fälle gerne wissen würde, was passiert denn eigentlich. Ja? Kommt man dazu sagen, oder du die Karte, die ich halt nur dir neue Bahnen öffne, über das und das noch nachzudenken, wo du anders dann vielleicht nicht hochkommst? Pass mal auf, es gibt, ich habe am Anfang habe ich gesagt, über Karten, das hat nichts mit Magie zu tun. Mhm. Und das ist also auch kein Hokuspokus und so. Jetzt, muss ich das insofern relativieren, dass ich so ein es ist natürlich schon ein gewisses Quantum Magie dabei, eindeutig, ne? Zufall, es gibt keinen Zufall. Das glaube ich auch, alles was dir passiert ist bestimmt. Ja. Und es gibt in dem Sinne auch keinen also Prägung, pass mal auf. In dem Moment, wo ich für jemanden Karten auslege oder für mich selbst auslege, dann wählt mein Unterbewusstsein die jeweiligen Karten. Es steckt also doch eine gewisse Portion Magie drin. Die Karten, die ich dann kriege, das sind meine. Das sind meine. Genauso wie wenn ich für jemand anders Karten lege, der sich die zieht, das grundsätzlich in dessen Kopf genau das Bild ergibt, das es ergeben muss. Na? Das sei denn, es ist jemand, der total blockiert ist und der Erfahrung und sagt, dass er als Kubis nicht macht, das ist nur, weil ich mich gerne lustig machen würde oder so. Na? Aber so bei den Leuten, die offen genug sind, in dem Moment das einfach auf sich drin ziehen zu lassen und dann halt auch irgendwie das Gefühl haben, das Kind irgendwie wichtig sind, für die ergibt es direkt einen Wichtigen oder so. Na? Dann lass uns das doch mal bei mir machen. Also ich weiß nicht, wie es mit deiner Zeit steht, du. Meine Zeit ist heute sozusagen unbegrenzt, weil ich nicht weiß, was du guckst. Ich wusste also auch genau, dass ich zumindest den ganzen Nachmittag da drin ballere. Das macht mir also jetzt nichts aus. Wenn ich schaffe, schaffe ich eh zu. Aber ich kann nicht trösten, ich sitze mich halt oben da in dem Werte dazu. Jetzt pass mal auf, pass an, du bist jetzt im Moment gerade bei mir und du hast Tapes dabei und du hast im Moment gerade die Möglichkeit, dir irgendwas zu kopieren, was du dir kopieren würdest. Mhm. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich kann jetzt mal gerade meine Live-Tapes, ne? Na? Mach ich mal so lange.